Schwester, stell dir dich aus auf Nagel. Lass sie schimpfen, lass sie schreien. Rechts muss ich deine Nagel. Pizza und Schinken, das halten wir alles aus. Männer, die sich schminken, das halten wir alles aus. Können wir so sehen, das halten wir alles aus. Wir machen trotzdem weiter. Lass sie schreien, wächst muss ich deine Nagel. Sie lässt an die Frau.